Kamerad, deine Hände sind rau und voll Narben und Schwielen. Du trugst die Steine zum Bau, drin die Kinder der anderen jetzt spielen. Du trugst die Steine zum Bau, drin die Kinder der anderen jetzt spielen. Kamerad, dein Gesicht ist hart und ernst und entschlossen. Du hast deine Träume verscharrt, wo andere sorglos genossen. Du warst der getreue Knecht im Gedröhn der Maschinen. So wuchs dir dein heiliges Recht aus Opfern und Dienen. So wuchs dir dein heiliges Recht aus Opfern und Dienen. Kamerad, dein Gesicht ist hart und ernst und entschlossen. Du hast deine Träume verscharrt, wo andere sorglos genossen. Der Zukunft gewaltige Schau soll die Mühe verklären. Kamerad, deine Hände sind rau, wir wollen sie ehren. Kamerad, deine Hände sind rau, wir wollen sie ehren. Kamerad, dein Gesicht ist hart und ernst und entschlossen. Du hast deine Träume verscharrt, wo andere sorglos genossen. Kamerad, dein Gesicht ist hart und ernst und entschlossen. Du hast deine Träume verscharrt, wo andere sorglos genossen. Kamerad, dein Gesicht ist hart und ernst und entschlossen. Du hast deine Träume verscharrt, wo andere